Die Teilnehmer des Achten Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas seien es am 4. Dezember im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang den Dokumentarfilm für die größte Blütezeit der Revolution an. Der Film zeigt eindrucksvoll die unvergänglichen revolutionären Verdienste von Genossen Kim Jong-un, der die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk zum großen Kampf für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates kräftig aufrüttelt und durch seine rastlose energische Führung die Würde und Macht von Südkorea maximal demonstriert.